Kapitel 17. Caroline legte auf. Sie war schon ein wenig enttäuscht, dass Rainer für heute abgesagt hatte, aber da konnte man nichts machen. Die Sache mit dem Mädchen hatte vorangegangen. Das verstand sie. Sie stand auf. Auf dem Weg nach oben überlegte sie sich, wie sie es Carsten beibringen wollte. Der freute sich schon seit langem darauf, Julia mal nackt zu sehen. Früher hatte sie diese Vorstellung irgendwie mehr gestört. Vielleicht gab es ja eine andere Möglichkeit. Sie überlegte. Kurz entschlossen ging sie zurück in ihr Arbeitszimmer und rief Julia an. Es klingelte dreimal. Dann sagte eine Stimme. Ja? Julia, ich bin es. Es geht um heute Abend. Ja, ich weiß schon Bescheid. 16 Uhr, richtig? Nein. Rainer kann nicht ihm. Ist was Privates dazwischen gekommen. Oh nein, geht's ihm gut? Ja, aber anscheinend ist eine Freundin von ihm ausgefliebt, als sie von uns erfuhr. Sie ist jetzt mit ihm in einer Klinik. Oh, verstehe. Ja, ich sagte, er solle sich keine Sorgen machen und dass wir einfach einen anderen Termin finden. Ja klar, hoffentlich holt sie sich gut. Ich denke schon, er meinte, sie würde wohl selbst wollen, dass es wieder wird. Und das ist ja immer, bin schon mal was. Ich rufe jedenfalls wegen etwas anderem an. Wie sie sich gedacht hatte, Carsten war nicht gerade begeistert. Auch wenn er dem Mädchen trotzdem alles Gute wünschte. Du, ich habe eine kleine Überraschung für dich heute Abend. Er sah sie erstaunt an. Wirklich? Was denn? Sie sah ihn belustigt an. Er war nie der Geduldigste, aber genau deswegen waren Überraschungen bei ihm fast immer eine schöne Sache. Sie erinnerte sich an ein Weihnachten, als sie ihn sexy Weihnachts-Desus für ihn getanzt hatte. Das wirst du dann schon merken. Seit heute Abend um Punkt 17 Uhr im Schlafzimmer. Sie sah ihn an. Ach, und Shorts und Shirt reichen völlig. Er sah sie grinsend an. Als sie in die Küche gehen wollte, kam ihr oben an der Treppe Tina entgegen. Sie hatte ihren Autoschlüssel und einen Brief in der Hand. Hey, Kleine, was hast du denn da? Sie zeigte ihr den Brief und sie öffnete ihn. Darin war ein Führerschein. Seit wann hast du den? Seit gestern, er kam mit der Post. Und wohin willst du? Sie wurde rot. Zu einem Freund? Sie sah ihn misstrauisch an. Du hast einen Freund? Sie sah etwas beleidigt aus. Nicht die Art von Freund, aber ja. Wann kommst du zurück? Sie überlegte. Ich weiß nicht, ich werde sehen. Sie ging die ersten paar Stufen runter. Warte mal, welches Auto nimmst du denn? Ich dachte, ich nehme den Mercedes. Sie kam ein paar Stufen zu ihr herunter und griff in die Tasche. Hier, nimm lieber den BMW, der hat nicht ganz so viel PS. Sie tauschten die Schlüssel, auch wenn es ihr nicht gefiel, aber ihr Mercedes hatte zu viel PS. Es reichte, wenn sie den alten BMW für den Anfang nahm. Sie schaute zu, wie sie aus der Einfahrführer. Plötzlich fiel ihr auf, dass ihr Toröffner und ein Brief im Auto lagen. Sie überlegte, ob sie zurückrufen sollte, aber das würde vermutlich zu sehr auffallen. Außerdem, woher sollte sie wissen, für welches Tor der Öffner war? Und in dem Brief stand nichts Wichtiges drinnen. Sie ging zurück ins Haus und überlegte, was sie mit dem nun doch ungeplanten Tag anstellen würde. Da fiel ihr ein, dass sie ja noch Linda und John freigeben wollte für heute Abend. Tim war zum Glück zu Besuch bei Verwandten und würde erst am Montagabend wiederkommen. Und Johanna hatte darum gebeten, heute frei zu bekommen, weil ihr Freund verreiste und sie nur noch heute Abend Zeit hätten, sich zu sehen. Ein Bild schwamm in ihrem Kopf, wo die junge Frag auf einem ihr unbekannten Mann saß und vor Vergügen stöhnte, kurz bevor sie zum Höhepunkt kam. Sie lächelte. Schade, dass sie das heute Abend nicht mit Rainer konnte. In der Küche wusch Linda gerade das Geschirr, während John abtrocknete. Hört mal, ihr zwei. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr euch für den Rest des Tages freinehmen. Sie sahen sie verwundert an. Sie lächelte. Ich hätte das Haus heute Abend gerne leer. Nur ich und Carsten und Julia. Sie sahen sie verwundert Sie sahen sie verwundert an, sagten aber nichts. Wen ihr essen gehen wollt, geht die Rechnung auf unten. Es ist schon wieder Text. Das ist Text von dir. Ja, das ist nicht markiert. Auf und genau. Wen ihr essen gehen wollt, bis zum Namen. Wen ihr essen gehen wollt, geht die Rechnung auf uns und ihr könnt euch einen Tisch bestellen, wo ihr wollt. Ebenfalls auf unseren Namen. Sie nahm eine Kreditkarte aus der Tasche und reichte sie ihnen. Kino oder was ihr wollt. Hauptsache, ihr seid erst wieder spät zu Hause. Sie sahen sie an und bedankten sich. Das hätten sie längst mal vorgehabt. Als sie aus der Küche ging, kam ihr eine Idee. Sie öffnete die Tür und bat John, mit ihr zu kommen. Sie gingen hoch ins große Badezimmer und er sollte ihr erklären, wie die Sauna funktionierte. Sie war nur selten darin gewesen. Das war mehr Carstens Leidenschaft. Als sie Lalis verstanden hatte und John hinausgegangen war, stellte sie eine Zeituhr auf die passende Uhrzeit. Eine Zeituhr auf die passende Uhrzeit. Ein und ging dann ins Schlafzimmer. Kurz vor 17 Uhr kam Julia. Sie zeigte ihr den Weg und kurz nach ihr kam auch schon Carsten ins Schlafzimmer. Er wollte in den begehbaren Kleiderschrank. Berr, sie hielt ihn auf und meinte, da sei die Überraschung drinnen. Er sollte sich auf den kleinen Polsterhocker vor dem Bett setzen, außer Shirt und Shorts alles ausziehen. Dann gingen sie in den Kleiderschrank, wo Julia sich bereits am Ausziehen war. Ist er schon da? Caroline legte den Finger auf den Mund und bedeutete ihr, leise zu sein. Nach einer Weile schaute sie, ob Carsten fertig war. Dann fragte sie Julia: Willst du Shirt oder Shorts? Julia überlegte. Shorts. Sie kicherte. Das war ja klar. Sie öffneten die Tür und gingen Seite an Seite aus dem Kleiderschrank. Er schaute zu ihnen und war erst überrascht. Dann wurde er rot und schaute sich die beiden genau an, die erst auf ihn zukamen, an ihm vorbeigingen und sich vor ihm hinstellten. Julia war als Schulmädchen verkleidet, deren Rock allerdings so kurz war, dass er praktisch nichts verdeckte und den Blick auf ihre rasierte Muschi freiließ. Freiließ, die, da sie kein Höschen trug, schön zu sehen war. Da sie einen großen Busen hatte, war auch, ne, großen, ne, stimmt schon, einen großen Busen hatte, war auch die Bliese mit nur einem einzigen Knopf kaum genug bedeckt. Dazu hatte sie Strapse mit einem rosa Strumpfband. Julia war als Engel verkleidet, wobei sie lediglich Flügel trug und eine Art weißen Gürtel, der ihr allerdings mehr über den Bauch nahm, als die Taille ging. Auch sie trug Strapse, allerdings mit einem weiß-goldenen Strumpfband. Zuerst ging Caroline auf ihn zu und setzte sich auf seinen Schoß. Ihre Hände streiften unter das Shirt und zogen es ihm aus. Sie nahm es und zog es sich über. Dabei störten allerdings die Flügel. Sie strand auf und stehlte sich zurück neben Julia, die nun ihrerseits auf ihn zuging, und sie nahm zuerst seine Hand, ließ sie über die Strafe zur kleinen Bluse wandern, hinab zu ihrer rasierten Muschi, in die er einen Finger schieben durfte, was sie leise stöhnen ließ. Als er ihn wieder herauszog, spürte er, wie feucht sie war. Dann lieh sie seine Hand los und kniete sich vor ihn hin. Seine Erektion war schon durch die Shorts zu erkennen. Der Knopf, der den Hiesenstahl zuhielt, spannte sich enorm. Sie beigte sich vor ihn und ließ ihre Zunge durch eines der Löcher an seinen Schaft entlang wandern. Die Erektion wurde stärker und sie legte ihre Hände an seine Hüfte, sodass sie mit beiden Händen ihm die Shorts herunterziehen konnte. Dabei half er Ohr, indem er das Becken etwas hob. Ihren Kopf ließ sie direkt über seinem Glied und als sie es aus seiner Hose befreit hatte, nahm sie es in den Mund, während ihre Hände noch mit den Shorts beschäftigt waren. Er stieg aus den Shorts und öffnete die Beine ein wenig, damit sie leichter an sein Glied kam. Währenddessen setzte sich Caroline neben ihn und legte seine Hand auf Ohren Po. Er fing an, es zu streicheln und rutschte mit den Fingern ziemlich schnell zu der Stelle, an der ihre Beine in den Hintern überging sie. Beugte sich über ihn, sodass nun ihr Rücken den Blick auf Julias Kopf versperrte. Sie spürte ihre Vagina mit den Fingern. Sie war warm und feucht. Er schob langsam seine Finger in sie und sein Glied pahnte sich, als er ihre vertraute Wärme spürte. Sie stöhnte und drückte sich willig gegen seine Finger. Julia spielte derweil mit der Zunge nahe seiner Eichel und sie war so erfahren und erregt auf ihn, dass es nicht lange dauerte, bis er spürte, wie er sich näherte. Sie drückte ihre Brust gegen seine Hoden und er spürte, dass sie nun keine Bluse mehr trug. Seine Finger rutschten tiefer in Caroline, während er stöhnte. Mit einer Hand hatte er nun auch Carolines Brust gefasst und massierte diese. Caroline stöhnte immer wieder, auf wen er seine Finger in sie schob. Julia sasierte mit ihrer Brust seine Hoden und mit der Hand seinen Schwanz, bis er stöhnte und sich sein Glied anspannte. Julia nahm die Lippen von ihm und er spürte seine Ladung über Carolines Bauch und Brust. Caroline stöhnt, als sie das heiße Sperma traf. Er schob seine Finger tiefer in sie, spürte die eine besondere Stelle und rieb sie, bis auch Caroline sie verkrampfte und er spürte, wie ihre Scheide sich um seine Finger zusammenzog, während sie kam. Julia massierte seinen Schwanz noch ein wenig und leckte ihn sauber, während Caroline sich neben ihn setzte und sich anschaute. Ihre Brust und Bauch waren voller Sperma. Julia kniete sich nun vor sie und begann, ihre Brust und ihren Bauch abzulecken. Carsten schaute dabei zu und nach einer Weile spürte er, wie seine Erektion zurückkehrte. Er hatte eine Idee. Julia war über Caroline gebeugt und wanderte immer weiter an ihr herab, während sie wimmerte und sich mit der Hand das Sperma über die Brust rieb. Er stand auf, kniete sich hinter Julia, die ihren Hintern vor ihn honn und senkte. Er nahm die Hand und strich ihr über den Hintern, bis er zu ihrer Scheide kam. Sie stöhnte, als er prüfend zwei Finger in sie hineinschob. Sie war sogar feuchter als Caroline. Er beugte sich über ihn und sie ob ihren Hintern, als wolle sie ihn auffordern, weiterzumachen. Er ließ eine Eichel ein paar Mal über ihre Scheide wandern und schob sich dann langsam in sie. Sie stöhnte, als sie ihn in sich aufnahm. Ist er groß und dick? Er lächelte und dachte dabei, wie der noch größer. Noch während er sich in sie schon, wurde er richtig gart und Julia stöhnte vor Vergnügen auf. Caroline rieb sich mit einer Hand über die Scheide, während sie stöhnte, weil Julia sie mit der Zunge streichelte und küßte. Carsten stieß nun ganz in sie und Julia hob den Kopf für einen lauten Lustschrei. Er begann sie schnell und hart zu nehmen und sie stöhnte dabei so, dass es ihn zusätzlich erregte. Caroline hatte irgendwoher einen Vibrator geholt und ließ sich von den beiden mitreißen.